Sie rührt uns zu Tränen, wirkt wie ein Aufputschmittel, heitert uns auf oder überflutet uns mit Erinnerungen. Ja, Musik hat eine unglaubliche Kraft. Da da da. Thank you.